Am 6. Januar fanden im Freilichttheater im Jugendpark und im Freien Haus in Pyongyang Kundgebungen der jungen Avantgardisten sowie der Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes zur konsequenten Durchsetzung der historischen Aufgaben aus der diesjährigen Neujahrsansprache von Marschall Kim Jong-un statt. Darin waren Funktionäre der betreffenden Bereiche des Jugendverbandes und des Frauenbundes, Jugendliche und Studenten sowie die Mitglieder des Frauenbundes beteiligt. Auf den Veranstaltungen bezeichneten die Referenten und Redner die historische Neujahrsansprache des Marschalls Kim Jong-un als ein ermutigendes Banner, das der Armee und Bevölkerung des ganzen Landes im Marsch des neuen Jahres Zuversicht und Mut gibt und als die wertvolle Richtschnur dazu, dieses Jahr mit den nationalen Ereignissen und Wundern zu krönen. Sie appellierten an alle dazu, sich im neuen Jahr wie ein Mann zur konsequenten Durchsetzung der programmatischen Aufgaben aus der Neujahrsansprache des Marschalls Kim Jong-un zu erheben, größere Siege auf Siege zu erringen und die Blütezeit der Revolution zu einer großen Glanzperiode fortzusetzen.